Ich hatte gerade ein Lied gemacht und fuhr zur Marinette. Doch die saß in der Oberhütte strahlend in den Ohr. Und ich mit meiner Klampe dabei stand da und guckte und kam mir so das letzte Arschloch vor. Ich kaufte uns Pommes frites und ging damit zur Marinette. Doch die saß beim Souper und Kerzenschimmer und Dekor. Und ich mit dem Pommes frites dabei stand da und guckte und kam mir so das letzte Arschloch vor. Ein Fahrrad schenken, fuhr zur Marinette. Da fuhr sie gerade mit ihrem neuen Auto aus dem Tor. Und ich mit ihrem Fahrrad dabei stand da und guckte und kam mir so das letzte Arschloch vor. Ich kaufte einen Rosenstrauß und fuhr zur Marinette. Da lag sie mit einem Mann im Bett und stöhnte ihm ins Ohr. Und ich mit diesen Rosen dabei stand da und guckte und kam mir so das letzte Arschloch vor. Da wollte ich sie erschießen, die gemeine Marinette. Ich kam, sie lag im Sarg, um sie herum der Trauerchor. Und ich mit dem Revolver dabei stand da und guckte und kam mir so das letzte Arschloch vor. So ging ich zur Beerdigung von meiner Marinette. Ich kam, da hieß es scheintot, sei sie bloß nicht Humor. Und ich mit Kranz und Schleife dabei stand da und guckte und kam mir so das letzte Arschloch vor.